Vom Unicamp zum Österreichischen Weltraumforum. In dieser Ausgabe spreche ich mit Nina und Lukas. Nina und Lukas haben beide am Unicamp teilgenommen und sind über diesen Weg beim Österreichischen Weltraumforum gelandet. Hallo Nina, hallo Lukas. Hallo. Wie seid ihr auf das Unicamp aufmerksam geworden? Also meine Mutter hat in der Zeitung einen Artikel darüber gelesen und hat gemeint, ja, da könnte ich mich doch anmelden. Und dann warst du schon? Ja, dann habe ich mich angemeldet im Jahr 2011. Das hat mir dann gut gefallen. Dann habe ich mich 2012 wieder angemeldet. Was waren so deine ersten Gedanken? Hast du gemeint, ist das was für mich? Ja, doch. Ich habe schon gedacht, eben nachdem ich schon Astronomie und Astrophysik begeistert war und dann war ein Workshop Astrophysik, habe ich mir gedacht, könnte cool sein. Lukas, wie war dein... Also mir war es auch die Mutter. Nein, ich bin nicht über die Zeitung, sondern über das Internet aufmerksam geworden. Habe mich dann auch gleich gefragt, ob ich mich anmelden will. Ich habe gesagt, ja, gern. Aber am Anfang war ich eher skeptisch. Also ich war nicht ganz überzeugt, dass es lustig wird und so, aber ist lustig geworden. Ist dann lustig geworden. Wart ihr zuvor schon im Weltraum und Forschung interessiert? An Forschung, ja, an Weltraum speziell eigentlich nicht. Also erst seit dem Unicamp 2012. Erst dann bei dir? Ja, ich war schon vorher interessiert, aber es ist dann durchs Unicamp, würde ich sagen, verstärkt worden. Nina, du hast ja mittlerweile schon zweimal an Unicamp teilgenommen. Fangen wir mal bis 2011 an. Also was waren da so deine Tätigkeiten? Oder was hast du gemacht? 2011 haben wir so theoretisch geplant eine robotische Mission zum Saturnmond Enceladus. Und ja, haben wir zuerst, ja, welche Experimente wollen wir mitschicken, was ist das Ziel der Mission und so weiter und uns Namen ausgedacht, wie die Sonne aussieht und so weiter. 2012 war dann praktischer, da haben wir dann wirklich ein Experiment gebaut. Was habt ihr gebaut? Ja, wir haben, also ich fange mal ein bisschen mehr aus. 2012 war ja, da haben wir schon gewusst, dass 2013 eine Mars-Simulationsmission geplant ist. Mhm. Dann haben wir für das ein Experiment gebaut, nämlich Peniculus. wir haben zwei Solarzellen. Also am Mars, oder die Roboter, die haben ja auch Solarzellen, dass sie Strom kriegen. Und der Mars Sand, der setzt richtig oben ab und dann kriegen sie weniger Strom und sterben langsam ab. Mhm. Und wir wollten herausfinden, ob da so eine Bürste den Sand runterbürstet, mhm, ob die was bringt. Und deswegen haben wir zwei Solarzellen bastelt, eine mit Bürste, eine ohne Bürste. Mit Motor, die dann echt die Bürste um die Solarzelle rüber schiebt und so einen Sand runtergeben sollte und dann am Ende schauen, ob das im Endeffekt was bringt. Und das ist dann sozusagen in Marokko dann auch getestet worden, ja. Wie waren da so die Ergebnisse? Was? Also der Motor hat mehr Strom gefesselt, als das, was er gebraucht hat. Ah, okay. Also war eher nicht sinnvoll. Das heißt, aber es ist schon eine Erkenntnis, dass man energieeffizientere Motoren zum Beispiel verbauen müsste. Mhm. Oder vielleicht auf längere Zeit, weil es war ja nur ein Monat. Diese Gerätschaft habt ihr geplant und auch gebaut, oder? Und die Idee haben wir auch gehabt, ja. Und die Idee habt ihr auch gehabt. Also wir haben echt viel machen dürfen beim letzten Jahr beim Unicamp. Also ihr habt angefangen, ihr habt die Idee gehabt, dann habt ihr mal ein Konzept ausgebaut. Genau. Wie macht man das? Und dann habt ihr das zusammengebaut. Wie war denn so das Zusammenbauen? Ja, es war... Also man hat viel denken müssen, viel improvisieren, weil man doch eher wenig Mittel gehabt haben. Mhm. Also wir haben Mittel und wenig Zeit. Ja, und ja. Also wenig Geld voll. Wir haben einen Motor, es hat so einen Getriebemotor gegeben, ein paar hundert Euro haben wir kein Geld gehabt für das. Dann sind wir zu einem Spielladen gegangen, haben so eine Spielzeugkettensäge gekauft und haben den Motor rausgenommen. Aha. Das war echt cool. Also improvisieren ist aber gefallen. Also ihr habt wirklich improvisiert? Aha, und wir sind mit wenig Geld ausgekommen, aber es hat funktioniert dann. Auch nicht schlecht. Wie ist denn das Unicamp so vom Ablauf her? Also es sind ja mehrere Tage. Man kann, was ich jetzt gelesen habe, vor Ort auch übernachten, also mit Übernachtung. Es gibt ja auch mehrere Themenbereiche, oder? Wenn, legt man sich für einen Themenbereich fest schon im Vorhinein oder macht man alles durch? Ja, man legt sich für einen Themenbereich fest. Also man kann bei der Anmeldung wählt man einen Workshop aus und einen als Ersatz, falls der andere voll ist oder nicht zustande kommt. Und dann hat man die ganze Woche diesen Workshop. Erzähl mal ein bisschen vom Ablauf. Also es ist jetzt eine Woche, ich habe das Konzept ausgebaut, geplant. Wie viele Stunden am Tag arbeitet habt ihr da gearbeitet? Also es hat angefangen um 9 und ist dann bis so 5 am Nachmittag gegangen mit einer Stunde oder sowas Mittagspause. Aber da haben wir nicht die ganze Zeit am Projekt gearbeitet, sondern dann hat es auch so Vorlesungen gegeben zu Mars oder Enceladus im Saturn, Enceladus im Jahr davor. Und dann haben wir auch sonst andere Sachen gemacht, zum Beispiel Modellraketen bauen oder einmal sind wir ins Youth Lab gegangen und ins Planetarium nach Schwarz gefahren. Achso, schönes Rahmenprogramm. Ja. Wie hat es euch da gefallen? Wie war das für euch diese Woche? Also es ist so ein bisschen ein strengerer Zeitplan und man hat noch viele Ausflüge. Naja, strenger Zeitplan. Es war schon ziemlich locker. Also schon locker, okay. Also nicht zu locker, aber auch nicht zu streng. Hat gut gepasst, finde ich. Das Essen war super. In der Mensa. Ah, ihr habt in der Mensa dann gefrühstückt und Mittagessen, Abendessen haben wir. Abendessen war auch in der Mensa. Ach, okay. Zu wie viel wart ihr so in den Arbeitsgruppen? 10 ungefähr, ein bisschen mehr. Was ist jetzt eine Arbeitsgruppe? Also wo ihr zum Beispiel das Pinniculus gebaut habt. Also gebaut haben, da hat es ja mehrere Sachen gegeben. Ein paar haben die Präsentation vorbereitet, ein paar haben es ausgerechnet und geplant und ein paar haben richtig gebaut, also Holz ausgeschnitten und abgemessen, Motor einbauen und sowas. Da waren wir so 3er-4er Gruppen. Also unten in der Werkstatt waren wir, glaube ich, zu 4. Ja. Es waren 2 bei der Präsentation. Also es ist immer schön unterteilt worden in die Techniker, die gebaut wurden. Und wer, also es war nicht so, du machst das, sondern wer will und wer kann das machen. Also ist ja schon geschaut, die redegewandten Präsentatoren vom ganzen Konzept. Okay. Was ist euer Gefühl, wie hat es den anderen gefallen damals? Also ihr wart ja begeistert, wie es ausschaut. Ja. Ihr arbeitet jetzt auch intensiver mit dem ÖWF. Wie haben das so die anderen aufgenommen? Wisst ihr da was? Ich glaube, generell hat es allen gut gefallen. Ja. Außer halt ein paar, die nicht wollten, sondern die von der Mama angemeldet worden sind. Aber das sind halt die Ausnahmen. Das sind die Ausnahmen. Wie attraktiv, glaubt ihr, ist die Wissenschaft für die Schüler heutzutage? Wie wird Wissenschaft zum Beispiel in den Schulen vermittelt? Fangen wir anders an. Sind die Schüler wissenschaftsbegeistert heutzutage? Eher wenig. Ich glaube, sie könnten begeisterter sein, wenn sie begeistert würden. Wenn sie begeistert würden. Okay, das heißt, wenn an den Schulen vielleicht etwas mehr statt beinharter Theorie auch vielleicht ein bisschen mehr Experimente gemacht werden, wenn man auch an den Schulraketen. Man braucht einfach Lehrer, die es schaffen, die Schüler zu begeistern. Mhm. Es kann auch mit Theorie passieren, wenn der Lehrer gut ist. Es ist natürlich noch schwieriger, aber so ein bisschen mit den Experimenten kann man es den Schülern natürlich näher bringen. Ich glaube, es haben auch viele Schüler ein bisschen Angst vor technischen Fächern. Mhm. Also Physik, Informatik, dass es einfach zu schwer ist oder die Nerdgesellschaft heute. Ja. Einfach nur Streber und das stimmt halt nicht. Ist halt so. Es ist dieses Vorurteil gegenüber Wissenschaft. Das ist nur die Nerds machen. Ja, genau. Das ist ein bisschen Big Bang Theory. Ah, okay. Ja, das war bei mir in der Schule auch so, dass Physik, Chemie, diese Fächer nicht unbedingt die beliebtesten waren. Ja. Ich selber war nie ein großer Mathematikfreund. Das hat sich aber geändert. Ihr seid jetzt beim ÖWF, macht da Praktikum. Wie seid ihr dann schlussendlich zum ÖWF gekommen, also über das Unicamp? Ja, also bei mir war es so, dass das Pinniculus-Experiment hat ja weiter betreut werden sollen. Und nachdem ich in der Nähe wohne und schon einmal vorher dabei war und weiter interessiert war, bin ich dann dadurch dabei geblieben und war bin dann auch ins Flight Planning Team von Mars 2013 gekommen und Also du warst dann im, wann war es, im März schon direkt dabei beim Flight Plan. Okay. Ja, im Februar. Das war dann ja eigentlich das Mars 2013 ist ja ein größeres Projekt gewesen. Ja. Wie war es da zu arbeiten? Das war ziemlich auch, cool, ja. Das war also auch einige Wochen Stress, oder? Ja. Und du warst, hast du da auch? Nein, du warst beim Projekt oder? Ja, ich habe ja Schule noch und die waren nur in die Ferien. Habe nur eine Woche können oder am Wochenende, wenn es gegangen ist. Ja, und wie war es für dich, die Erfahrung? War cool, ja. Also so viele Leute, die freiwillig und ja, freiwillig ohne Geld bei sowas mit so viel Enthusiasmus arbeiten, war echt cool. Nina, du studierst jetzt Physik. Wirst du dann dich in Zukunft auch ein bisschen auf Astrophysik zum Beispiel spezialisieren? Oder? Ich hätte es zurzeit einmal vor, ja. Das ist dann geplant. Also dem ÖBF und der Weltraumforschung treu bleiben. Ja. Okay. Und Lukas, deine Pläne für die Zukunft? Also Physik bin ich mir ziemlich sicher, dass ich studieren werde. Ja. Astrophysik, ich wäre eher der Quantenphysik, aber ist nichts fix. Ja. Ihr macht ja jetzt Praktikum hier beim ÖBF. Genau. Was sind da jetzt eure Aufgaben? Also jetzt, woran ich zurzeit am meisten arbeite, ist die verschiedenen Einzelteile von der Aruda mit AutoCAD am Computer Pläne zu erstellen, weil es dazu noch keine richtigen aktuellen Pläne gibt. Und ansonsten bin ich auch dabei, das heurige Unicamp zu planen. Okay, vom Unicamp zum Unicamp. Vom Daumen zum Verantwortlichen. Sehr gut. Und du, Lukas? Ich helfe auch dringend beim Zeichnen ein bisschen, wo ich kann. Und sonst bin ich vor allem für das technische Labor zuständig. Und viele kleine Tätigkeiten. Die das alles, was anfällt. Alles, was anfällt. Ja, es ist ja jetzt, wie man heute gemerkt hat, eh relativ ruhig da noch. Ja. Aber das nächste große Projekt kommt bestimmt. Ja. Auf jeden Fall. Es ist ja, das sage ich jetzt den Hörern, wieder ein Unicamp geplant. Die Anmeldefrist, glaube ich, ist schon abgelaufen. Aber es wird nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch wieder ein Unicamp geben. Und dann können sich alle interessierten Schülerinnen und Schüler anmelden. Nina, Lukas, ich danke für das Gespräch. Dankeschön. Ja.